Einer, schenkt beim Rash auf dem Highway. Bis 17, vom Hood zum Club, im Benz läuft Trunk. Ich brauch ein Bier für meinen Tank und Blunt. Muss schon vorher dicht sein, sonst geh ich da nicht rein. Der Pegel stimmt, der Zustand ist korrekt. MC ist mit dabei, jetzt wird der Eingang abgecheckt. Ja klar, leichter gesagt als getan, denn ich bin getarnt, fett in Camouflage. Der Türsteher, der Arsch, hält mich fest wegen meinem Dresscode. Mit Frauen macht er nie Stress, scheiß Idiot. Und 18, komm Mädels hier auch rein. Ist mir egal, soll sie doch 16 sein. Kann mir nur recht sein, ich will nur meinen Spaß. Bisschen Party, trinken, dancen, das war's. Ich sehe nur noch Noten, MC ist mittendrin. Er langt schon wieder, na Bitch, an die Titten hin. Schnell zur Theke, bestelle mir Chick-Cola. Auf dieser fetten Fete trinke ich mir noch ins Koma. BM, BM, was für ein Schuppen. Machos und Nutten, Spackos, die blöd gucken. What up, Chief, fuck off, punk. No, we drunk, drunk. Was für ein Schuppen, Machos und Nutten, Spackos, die blöd gucken. What up, Chief, fuck off, punk. No, we drunk, drunk. No, we drunk, drunk. No, we drunk, drunk. No, we drunk, drunk. In unser Gegend findest du keine tollen Clubs, nur Diskotheken, wo du auf den Boden spuckst. So gehen wir ins PM, einer dieser Black Discos. Bloß ohne Billigsaufen wär hier wohl nix los. Früher war's doch cool, oldschool bis zum 3. Und dann die ganze Crew live vom Mic, Freestyle. Heute schickimicki mit Pimpkin R&B. Du musst gut aussehen auf dieser Party. Denn es geht darum, einen Namen zu haben, gesehen zu werden, coole Klamotten zu tragen. Diese Oberflächlichkeit ist hier normal. Es rächt sich bald, ist dir alt egal. Die Billiggetränke haben die beste Wirkung. Ich hebe das Glas, wir machen hier die Stimmung. BM, BM, was für ein Schuppen. Machos und Nutten, Spackos, die blöd gucken. What up, Chief, fuck off, punk. No, we drunk, drunk. Was für ein Schuppen. Machos und Nutten, Spackos, die blöd gucken. What up, Chief, fuck off, punk. No, we drunk, drunk. No, we drunk, drunk. No, we drunk, drunk. No, we drunk, drunk. PM, PM, PM, PM, PM, PM, PM, PM, PM, PM, PM, PM, PM, PM, PM, PM, PM, PM. Was für ein Schuppen, Machos und Nutten, Spackos, die blöd gucken. What up, Chief, fuck off, punk. No, we drunk, drunk. Was für ein Schuppen, Machos und Nutten, Spackos, die blöd gucken. What up, Chief, fuck off, punk. No, we drunk, drunk. Was für ein Schuppen, Machos und Nutten, Spackos, die blöd gucken. What up, Chief, fuck off, punk. No, we drunk, drunk. Was für ein Schuppen, Machos und Nutten, Spackos, die blöd gucken. What up, Chief, fuck off, punk. No, we drunk, drunk. Was für ein Schuppen, Machos und Nutten, Spackos, die blöd gucken. What up, Chief, fuck off, punk. No, we drunk, drunk. Was für ein Schuppen, Machos und Nutten, Spackos, die blöd gucken. What up, Chief, fuck off, punk. No, we drunk, drunk.